1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Pünktlich heute Nacht, schön, dass ihr da seid, freie Themenrunde heute. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ihr kennt es ja, dann wählt ihr bitte die Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Stimme ist immer noch nicht so in Ordnung, die rutscht manchmal ein bisschen weg, ich bitte das zu entschuldigen. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Helga, Helga ist 57. Hallo Helga. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Bei mir geht sich das darum, ich habe mit meiner Tochter Anfang des Jahres mit Heroin gehandelt und wir haben am 6.9. jeder 5 Jahre und 9 Monate Gefängnis dafür bekommen, also Strafe. 5 Jahre? Und 9 Monate. Am 6.9. Ja. Bist du jetzt, wo bist du denn jetzt? Noch sind wir zu Hause, weil ich bin körperbehindert, weil die für mich kein Gefängnis hat, was mich pflegen kann. Und meine Tochter, die war 5 Monate in UA, die haben sie jetzt nach Hause gelassen unter Auflagen. Und wir sind jetzt wohl in Revision gegangen, weil das alles nicht so... Ich bin erstmal völlig platt. Du bist eine Frau von 57 Jahren und hast mit deiner Tochter, wie alt ist die Tochter? 21. Wie? 23. 23, mit Heroin gehandelt. Wie lange? Von Februar an bis Anfang April. Wie kam es dazu? Das kam dazu, ich habe 2 erwachsene Söhne, einer von 30 und einer von 32, die seit 16 Jahren heroinabhängig sind. Hm. Und der 30-jährige Sohn ist dann im Dezember erkrankt, hatte mehrere Not-OPs, konnte sich also kein Heroin mehr im Straßenverkauf beschaffen. Und dann kam ein Bekannter auf uns zu und sagte, hier, dann erkennt da jemand, der würde uns das besorgen und rüberbringen. Und ja, dann haben wir uns dann darauf eingelassen und so ist das dann gekommen. Dann haben wir... Aber was heißt eigentlich, er ist erkrankt und konnte sich das selbst nicht besorgen? Was hat ja, er denn? Ja, das ist, ja, wenn die spritzen ja zum Schluss überall hin, der hat in die Leisten gespritzt und dann war das alles vereitert und da haben die beide Leisten geöffnet. Und der konnte also nur noch auf Deutsch gesagt kriechen. Das heißt, ihr habt mit Heroin... Ja. Aber was heißt denn gehandelt? Ja, es hätte auch die Möglichkeit bestanden, dass du es ihm besorgst. Ja, Handeln ist ja noch eine Nummer mehr. Ja, wir haben das besorgt und da haben wir denen das eingeteilt. Ich habe ja 2 von denen, haben wir denen das eingeteilt. Und dann sind dann Bekannte gekommen, hier so, gib mir doch auch was davon. Ja, achso, dann bist du auf den Geschmack gekommen, man kann auch ein bisschen Kohle damit machen. Ja, nee, so viel Kohle haben wir ja nicht damit gemacht. Wir haben ja im April, war das ja Gott sei Dank dann auch vorbei. Du sagst Gott sei Dank, war das eine Erleichterung für dich? Ja, doch, doch. Wie ist das denn aufgeflogen? Wir hatten da jemanden, der hatte was gekauft und dem ist wohl das Telefon abgehört worden. Mhm. Ja. Und trotzdem. Und jetzt stehen da 5 Jahre Gefängnis vor. 5 Jahre und 9 Monate. 5 Jahre. Wie findest du diese Strafe? Tja, ich weiß es nicht. Oder noch anders gefragt, wie stehst du zu dem, was du gemacht hast? Also ich stehe dazu, was ich gemacht habe. Ich habe meinen Söhnen geholfen, da stehe ich zu. Und nur das, was wir gemacht haben, es tut mir leid. Ich würde es nie mehr wieder machen, ne? Das wollte ich jetzt fragen, ja. Nee, nie mehr. Nie mehr? Ja. Mhm. Nun, du sagst, du hast den Söhnen geholfen. Nun waren die Söhne ja so viele Jahre und Jahre und Jahre in dieser Heroinsucht. Ja. Hätte man ihnen nicht vorher anders helfen können? Haben wir alles. Alles gemacht? Wir haben alles gemacht. Wir haben den in Entgiftungen gebracht. Wir haben den in Therapien gebracht. Wir haben die rausgeschmissen. Wir haben alles gemacht. Wir haben mit denen nächtelang geredet. Wir haben geheult. Wir haben, Also ist das jetzt letztendlich eine ganz tragische Entwicklung, dass du, die du helfen wolltest, letztendlich jetzt zum Täter geworden bist und das in deinem Alter mit dem Knast bezahlen musst. Ja, und meine Tochter erstmal, die noch das ganze Leben vor sich hat, die hat das ja live miterlebt. Ich meine, die Sarah, die ist 23, war klein, die kam in der Schule, wo die das dann alles mitkriegte. Die hat angefangen zu ritzen. Ich hatte nachher nur noch, weißt du, Sarah und ich, wir waren nur noch für uns alleine, weil mein Mann, der hatte Trinken angefangen durch die Drogensucht der Jungs. Also es gibt die beiden Jungs, es gibt die Sarah, die Tochter, mit der du das gemacht hast. Und lebt dein Mann noch? Ja. Ja. Was sagt der denn jetzt zu der ganzen Angelegenheit? Mein Mann, der sagt nicht viel. Aber der muss doch jetzt entweder... Der muss doch entsetzt sein oder zornig oder irgend sowas. Ja, der ist zwar entsetzt. Entsetzt ist er darüber, aber Domian, ich war 12 Tage, war ich in Frontenberg im Gefängniskrankenhaus. Man hatte mich auf Haftprüfung entlassen. Ich kam hier an. Was fand ich denn hier vor? Zwei Zugeknallte. So, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, hör mal, entweder du regelst jetzt hier, das jetzt hier. Weil ich konnte es auf einmal nicht mehr sehen, weil mir bewusst wurde, was dadurch passiert ist. Na, und dann, ja, dann musste der Große gehen. Der Große hatte eine Therapie abgebrochen. Der ist jetzt schon wieder das vierte Mal innerhalb vom April in der Entgiftung, um endlich in seine Therapie anzukommen. Also ganz, ganz schreckliche und letztendlich unhaltbare Verhältnisse. Ja. Die du nicht mehr bewältigen konntest, so kann man es ja sagen. Nee. Hat der Richter denn, das ist nicht zu rechtfertigen, was du getan hast, aber dennoch hat er so eine gewisse soziale Komponente? Nee. Nein, das nicht. Nee. Weil das war knallhart dann. Ja, da war ein knallharter. Wir wissen sowieso nicht, wir kamen den ersten Tag auf die Verhandlung an. Das war eine Woche vorher. Und dann wurde gesagt, dann weiß ich nicht, ob die das mit den Anwälten ausgemacht haben. Wenn sie jetzt die drei Fälle dazugeben, dann kriegen sie nur höchstens 6 Jahre. Ja. Und wir kennen das ja sowieso nicht. Meine Tochter kennt sie nicht aus. Ich kannte mich nicht aus. Aber ihr hattet doch einen Anwalt. Ja. Und was hat... Wir waren aber nicht gut beraten. Nicht gut beraten. Nein. Aber der hat euch dann gesagt, ja, geben Sie das so zu und dann ist die Sache gelaufen. Dann sagte ich noch zu der Anwältin, ich sage, und was geht der Richter denn runter? Ja, auf 5 Jahre und 9 Monate höchstens. Und so kam das Urteil raus. Ja, der Staatsanwalt hatte für mich 4,5 Jahre gefordert und für meine Tochter 5 Jahre. Und der Richter kam raus und hat nur einen draufgepackt. Diesen Anwalt, den du hattest, ist der dir zugeteilt worden? Nee, das war ein Wahlverteidiger. Wir haben alles Geld in der Anwälte gesteckt. Ach so. Und jetzt haben wir neue Anwälte genommen wegen dieses Revisionsverfahren. Gibt es da Chancen? Ja, also, weil das Strafmaß sagte der Anwalt, wäre zu hoch, weil wir Ersttäter sind. Und es ist der Konsum der Jungs nicht eingerechnet worden, was sie ja nun wirklich genommen haben und irgendwie noch was mit so einem Reinheitsgehalt. Wenn du das so sagen kannst, so wie viel Prozent sind an die Jungs gegangen und wie viel habt ihr vertickert? Ja, vertickert haben wir von die 1000 Gramm 400 Gramm. Ja, so sag mal so ein Verhältnis. Also wie viel Prozent haben die Jungs konsumiert und wie viel sind verkauft worden? So die Hälfte, Hälfte? Ja, Hälfte, Hälfte, ne? Hälfte, Hälfte. Na gut, das ist schon noch eine ganze Menge dann. Ja. Du bist eine kranke Frau. Ja. Du bist behindert, sagst du? Du sitzt im Rollstuhl? Ja. Ja. Du hast doch so eine raue Stimme. Bist du irgendwie... Ja, hab ich nichts. Das ist bestimmt erstmal jetzt aufgeregt und ich rauche. Ach so, also das hat nichts mit, das ist keine Erkrankung. Nein. Wie ist das für dich, selbst wenn das jetzt nochmal aufgerollt wird und das vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre runter kommt, die Strafe, dennoch wirst du ins Gefängnis müssen. Wie ist das für dich, die Aussicht, jetzt in deinem Zustand und deinem Alter, wegen dieser Angelegenheit ins Gefängnis zu kommen? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, da habe ich Angst vor. Oder ist es irgendwie eine Form auch der Erleichterung aus diesem, ich sag mal jetzt, ich mein's nicht böse, aber aus diesem ganzen Sumpf herauszukommen, in dem du drin hängst? Ja, aber ich weiß nicht, ich kann auch meinen Mann nicht alleine lassen, ist doch so hilflos. Aber das wird dann so sein. Ja, eben. Er ist auch zurzeit immer noch Alkoholiker. Ja, der trinkt viel. Ja. Das heißt, bist du die einzige nicht süchtige Person und deine Tochter? Und Sarah. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja auch eine verrückte Geschichte. Sowas habe ich noch nie gehört, dass jemand aufgrund solcher familiärer Konstellationen in so einen Sog hineingerät und dann kriminell wird und dann eine so große Strafe bekommt. Ja, aber ich glaube, man denkt auch gar nicht darüber nach, was passieren kann. Ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. Du bist ja nun eine erwachsene, erfahrene Frau. Dir musste doch klar gewesen sein, auf welch dünnem Eis du da gehst. Ja. Aber wir haben gedacht, wir helfen den Behördenjack jetzt kurz oder lang sowieso auf. Mhm. Wir wollten ja auch nicht lange machen. Also es ging immer um den Sohn? Ja, und um beide Söhne? Ja. Mhm, ja. Nee, du, also, Helga, ich, wie gesagt, ich finde, das ist nicht zu rechtfertigen, was du gemacht hast, aber man muss auch, finde ich, die gesamte familiäre Situation mit einbeziehen. Und du hast es ja nicht aus einem kriminellen Interesse heraus gemacht. Nein. Das finde ich, müsste man berücksichtigen bei Gericht. In der Hoffnung, dass man das vielleicht dann tut in dem nächsten Verfahren. Ja, das hoffen wir ja. Das hoffen wir ja. Mehr können wir ja jetzt gar nicht machen. Mehr kann man nicht machen. Da kann man jetzt nur abwarten und wirklich hoffen, dass es dann etwas milder wird für dich und deine Tochter. Ja, gerade für die Sarah auch. Und du hast ja auch ein klares Bekenntnis gesagt, ich würde es nie wieder tun. Nie. Nee. Ja. Ich bereue das auch, wenn ich nichts bereue. Also. Aber so hast du es auch vor Gericht gesagt. Das ja, ist wohl. Ja. Ja, aber er ließ sich auf nichts ein. Ja. Gut, dann harren wir der Dinge, was passiert. Ja. Wenn ein neues Verfahren abgeschlossen ist, ja, würde ich mich freuen, wenn du dich nochmal melden würdest. Ja, mache ich auf jeden Fall, ja. Das würde ich sehr gerne, würde mich sehr freuen, Helga. Ja, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Hier ist Kirsten und Kirsten ist 24. Hallo Kirsten. Hallo Domian. Kirsten, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Schwester. Bei meiner Schwester wurde im Februar diesen Jahres Brustkrebs festgestellt. Wie alt? Und zu diesem, sie ist 30. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt war sie im 8. Monat schwanger. Mhm. Und also sie hat es halt selber ertastet und genau, jetzt hatte sie halt so eine Odyssee von Chemotherapie und dann erst im Nachhinein Operation hinter sich, weil sie konnte halt, also oft wird man ja vorher operiert, dass der Tumor weg ist, aber bei ihr ging das nicht, weil sie halt schwanger war. Also sie musste quasi die Schwangerschaft abwarten, bis irgendwas unternommen wurde. Nee, es wurde sogar schon eine Chemotherapie in der Schwangerschaft gegeben. Das kann man in der Schwangerschaft machen? Ja, genau. Also es war dann halt eine sehr, sehr abgeschwächte Form. Mhm. Und weil sie ja gesagt haben, sie würden sonst zu viel Zeit verlieren. Mhm. Also er war noch im frühen Stadium und er hat auch nicht gestreut und keine Metastasen. Ja. Aber sie hatten halt Angst, weil das eine sehr aggressive Form ist. Ist das Kind denn gesund zur Welt gekommen? Genau, also sie hatten eigentlich Mitte März einen Kaiserschnitt angesetzt, weil sie gesagt haben, normale Geburt ist mit großen Infektionen teilweise auch verbunden. Und naja, das Kind hat es sich dann 2 Wochen vorher anders überlegt und ist dann halt auf natürlichem Weg zur Welt gekommen, was ihr auch eigentlich lieber war. Mhm. Und genau, und dann hat sie die Chemotherapie hat sie auch einigermaßen gut überstanden. Mhm. Also natürlich alle Nebenwirkungen, Haare ausgefallen und die Nägel lösen sich auch bei ihr ab. Aber das Kind ist gesund. Das Kind ist gesund. Das Kind ist gesund und quietschfidel und genau. Und dann, wie gesagt, Chemotherapie und dann die OP. Und jetzt hatte sie vor ein paar Tagen die Bestrahlung abgeschlossen. Mhm. Und meine Schwester ist halt nach außen hin eine sehr, sehr starke Person und macht halt immer was für andere und opfert sich halt immer auf. Mhm. Und sie ist jetzt aber, also sie war schon während der Chemo teilweise ziemlich unten und ist jetzt aber auch an so einem Punkt, wo sie sagt, sie kann halt einfach nicht mehr. Mhm. Und sie hat natürlich jetzt diese 3 großen Komponenten abgeschlossen und jetzt waren wir aber heute Morgen beim Arzt, weil sie halt gerne wollte, dass ich mitfahre, so als Unterstützung. Und er hat jetzt aber gesagt, sie sollte doch noch eine Herzeptintherapie heißt das machen. Also manche bekommen ja Hormone und weil bei ihr der Krebs nicht hormonbedingt ist, sollte sie so eine Infusion jetzt bekommen, die dauert ein Jahr für alle 3 Wochen. Und dadurch würde sie das Krebsrisiko nochmal um 10% senken. Will sie das? Ja, also sie hat sich da jetzt komplett gegen gesträubt und hat gesagt, sie möchte es nicht mehr. Also sie liegt Ach so, jetzt bei sie will 30, es nicht? Nee, sie will es nicht. Jetzt bei 30, 40%, dass es wiederkommt. Also es ist sag mal, bevor ich das vergesse zu fragen, sie hat ja jetzt heftig was mitgemacht. Ja. Ist aber eben auch junge Mutter. Wie hat sie denn das alles auf die Reihe bekommen? Chemotherapien und Operationen und sich um das Kind kümmern? Ja, also das war schon ziemlich ziemlich heftig. Also wie gesagt, sie ist halt sehr aufopfernd und hat sich immer Kinder gewünscht und hatte dann vor 2 Jahren eine Fehlgeburt. Und genau, dann war sie halt endlich schwanger und dann kam halt sowas dazwischen. Und aber also, das hat sie jetzt gut auf die Reihe gekriegt. Das hat sie super auf die Reihe gekriegt. Sie hat auch immer gesagt, sie geht nur mit ihrem Kind irgendwo hin, auch ins Krankenhaus und so. Mhm. Und genau, also die kümmert sich super um das Kind. Das ist unglaublich. Genau. Was ist der Grund deines Anrufes? Ich stehe gerade so ein bisschen im Zwiespalt dazwischen, weil ich natürlich auf der einen Seite möchte, dass meine Schwester gesund wird und auch gesund bleibt. Also sie ist ja eigentlich gesund, aber auch gesund bleibt, weil das ist ja jetzt mehr so eine Vorsorge. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie zerbrechlich sie ist und weiß auch, wie schlecht es ihr dann oder wie schlecht es ihr vielleicht damit gehen würde. Ist es so? Würde es ihr schlecht damit gehen? Also sie, bei ihr schlägt alles sehr stark auf die Psyche und ja, also ich denke schon, dass sie das eigentlich mehr kaputt machen würde als alles andere. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Angst, ihr zu raten, mach es und dann geht es ihr ganz schlecht oder zu sagen, mach es nicht und nachher kommt es wieder. Und Ich würde ja so spontan, wenn ich jetzt so in deiner Lage wäre, würde ich natürlich darauf drängen, alles erdenklich Mögliche zu machen, um also auch entsprechend dem Rat des Arztes, um dieses wieder Aufkeimen der Erkrankung so gering wie möglich zu halten oder die Möglichkeit so gering wie möglich zu halten. Wenn du sagst, du hast Angst um sie, dass sie das psychisch nicht so schafft, diese Art der Behandlung, die jetzt gemacht werden soll, damit hat sie ja noch keine Erfahrung. Was sagen denn die Ärzte, wie belastend das ist körperlich zunächst mal? Also es kann sein, dass sie dadurch grippeähnliche Symptome bekommt, also sowas wie Gliederschmerzen oder so oder erhöhte Temperatur. Und was halt ein ganz großes Manko ist, ist, dass es sehr aufs Herz gehen kann. Und davor hat sie halt ziemlich Angst, weil sie hat gesagt, sie merkt halt jetzt schon, wie das alles sie geschwächt hat. Könnte man denn diese Behandlung, wenn es irgendwie zu dramatisch wird, könnte man die auch abbrechen? Man könnte sie abbrechen, ja. Und aber sie hat halt gesagt, sie weiß es wirklich nicht, was sie jetzt machen soll. Und ich hatte heute den Arzt auch nochmal gefragt, wie viel hilft es dann? Und wie gesagt, sie hat jetzt so eine Chance von 30-40% oder die Gefahr 30-40%, dass es wiederkommt. Und damit würde es nochmal um 10% gesenkt werden. Immerhin. Und sie sagt aber, sie weiß nicht, ob ihr die 10%, also ob sie das Risiko eingehen möchte. Und ja, genau. Das ist natürlich ganz schwierig. Ich kann ja keine medizinische Beratung hier machen. Das ist ja so eine Ermessensberatung. Wie gesagt, ich würde immer darauf drängen, Mensch, du bist eine junge Frau, du hast gerade ein Kind, du hast Verantwortung und versuch es erstmal. Man kann, wenn man den Versuch abbrechen kann, gut, dann bricht man es ab, wenn es nur wirklich nicht geht. Man kann sich ja vielleicht dazu auch parallel eine psychologische Betreuung organisieren, dass sie einfach parallel eine Psychotherapie macht, dass sie immer aufgefangen wird, wenn sie zu sehr durchhängt, seelisch durchhängt. Wenn sie es körperlich wirklich überhaupt nicht verträgt, na gut, dann muss man es halt abbrechen, dann geht's halt nicht. Aber ich würde halt auch alles Mögliche unternehmen. Mein Gott, die ist, wie gesagt, eine junge Frau. Und kannst du vielleicht sie nicht auch ein bisschen überzeugen, dass sie eben auch eben die Verantwortung für ihr Kind tragen muss und dass sie wieder richtig gesund werden soll? Und was sagt denn ihr Mann? Der Vater des Kindes. Ihr Mann ist gerade, wie soll ich das sagen? Also der läuft gerade mehr auf Autopilot. Also man muss dazu sagen, seine Mutter ist jetzt auch an Krebs gestorben. Also seine Mutter ist quasi 3-4 Monate vor meiner Schwester erkrankt und sie hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und ist halt daran jetzt gestorben. Und das heißt, die hat gar keinen Kopf frei, sich da richtig reinzudenken. Also er versucht es natürlich, aber man merkt halt, dass er es einfach gerade nicht kann. Und sie sagt, dafür ist er halt auch nicht so die nicht die Stütze. Und er hat halt heute auch nochmal zu mir gesagt, also er würde natürlich auch immer alles tun, was möglich ist. Und Das denke ich halt wirklich auch, aber ich habe halt wirklich, also ich habe sie heute gesehen und es war halt total, total schlimm, sie in diesem Zustand zu sehen. Kann man denn, ginge das medizinisch, dass man erstmal jetzt so eine Pause vielleicht von 1-2 Monaten macht und dann damit anfängt? Ginge das? Das hatte sie auch gefragt, aber das Problem ist halt, dass das relativ schnell gegeben werden muss. Ah, verstehe. Innerhalb von 4 Wochen. Und eigentlich wird dieses Medikament während der Chemotherapie gegeben. Es wurde bei ihr aber abgeraten, also weiß ich auch nicht genau warum, ob es auch während der, wegen der Schwangerschaft war oder noch wegen anderen Sachen. Auf jeden Fall hieß es dann nee. Und sie hat halt gesagt, natürlich sind es nur alle 3 Wochen, aber sie muss halt ihr ganzes Leben danach planen und das ihr fehlt einfach gerade so ein Stück Lebensqualität. Und genau. Ja. Kann man natürlich verstehen, einerseits. Andererseits sollte man vielleicht auch alles dafür tun, dass irgendwann die Lebensqualität wieder ganz hergestellt ist. Aber es ist leicht gesagt und es ist eine Ermessensfrage. Vielleicht könntest du ihr das ja nochmal so vorsichtig nahelegen, dass sie es vielleicht ausprobiert. Nein sagen kann man immer, abbrechen kann man auch immer. Und dass sie parallel was Psychotherapeutisches unternimmt. Ja, also ich würde ihr halt auch gerne anbieten, dabei zu sein, nur das Problem ist halt, dass ich auch nicht mehr zu Hause wohne und jetzt eigentlich nur so über die Ferien da bin. Ja, umso wichtiger wäre es ja, dass sie eine seelische Bezugsperson hat, eine Betreuung psychologisch. Ja. Würde ich gerne noch meinen Psychologen hinzuziehen, der gleich mit dir redet, damit er dich vielleicht ein bisschen berät, was man da gerade in diesem speziellen Fall auch an Beratungsformen machen und anbieten könnte. Dann schlage ich mal vor, Kirsten, du legst auf und der Peter, das ist mein Psychologe, der ruft dich an und ich habe dir so meine Einschätzung gesagt. Das ist aber wirklich nur ganz subjektiv meine Einschätzung. Ja. Ich merke, du tendierst ja auch in die Richtung, ne? Weil man natürlich das Beste will für den geliebten Menschen. Ja. Aber ich sehe auch dein Dilemma. Ja. Aber versuch es. Ja. Irgendwie sage ich, sag's jetzt doch nochmal, versuch es. Vielleicht kannst du sie wirklich ködern mit dem Argument, wenn es nicht geht, hörst du auf. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Eine gute Idee. Ja. Gut, Kirsten, dann bitte ich dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich zurück. Ja, alles Gute. Klar, danke schön. Gerne, tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch sehr gerne nochmal hinweisen auf meine Facebook-Seite. Die ist mittlerweile komplett erstellt und ich freue mich über das rege Interesse. Das ist eine Fan-Seite. Da müsst ihr einfach nur Gefällt mir klicken und schon seid ihr in unserer Community. Ich finde das sehr interessant, weil mittlerweile sehr viele Leute auch während der Sendung auf dieser Seite chatten und Fragen formulieren, Kommentare posten. Und ich lese mir das dann oft in der Nacht, wenn ich nach Hause komme, nochmal durch. Und ich lese wirklich alle Kommentare. Und diese Seite ist auch die einzig echte Seite, echte Domian-Seite. Alles andere ist fake. Ich würde euch gerne nochmal die Adresse sagen. Das ist facebook.com/domian.jürgen. Jürgen dann natürlich mit Ü, nicht mit Ü, sondern mit UE geschrieben. Also facebook.com/domian.jürgen. Nehme eure Anregungen sehr gerne an, die ihr auf der Seite postet. Ich kann nicht auf alles immer reagieren, bitte um Entschuldigung. Aber ich registriere alles und ich lese auch alles. So, jetzt machen wir weiter mit der Ramona. Und Ramona ist 45 Jahre. Guten Morgen, Ramona. Ja, hallo Jürgen. Hallo Ramona. Ja. Über was reden wir? Ja, über meinen Verlobten eigentlich. Oh. Der hat ein Alkoholproblem und eben seine Kontrolle zu behalten. Und wahrscheinlich auch eine Persönlichkeitsstörung, denke ich mal. Ich habe das gar nicht akustisch mit der Kontrolle verstanden. Also Alkoholproblem und? Ja, also Kontrollverlust. Ne? Kontrollverlust, ach so. Ja, also er wird gewalttätig. Ach so. Mhm. Also muss man das gleich klar ausdrücken. Kontrollverlust klingt so harmlos. Ja. Der wird gewalttätig, der schlägt dich, der Kerl. Richtig. Wenn er besoffen ist. Richtig, ganz genau. Nur nüchtern passiert es nicht, nur wenn er getrunken hat. Ja. Wie schlägt er dich? Auch mit Faust. Ins Gesicht? Auch, ja. Warst du schon? Vor 1,5 Jahren hat er mir die Nase mal gebrochen. Ach. Und hatte mir aber auch schon eine Platzwunde unters Auge verpasst, ja. Ja. 1,5 Jahre ist das her. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Seit 3 Jahren. Und wie lange läuft das hier schon so heftig? Die ganze Zeit? 2,5 Jahren in etwa, würde ich sagen. Alkoholiker. Wie viel trinkt er am Tag? Ungefähr. Er trinkt noch nicht mal täglich. Also ich meine, es gibt ja eben auch die Trinker, die eben nicht täglich trinken müssen. Also er hat da auch, er hat immer noch eine gewisse Fähigkeit zur Abstinenz über ein paar Tage. Ja, und dann bricht er aber immer wieder aus und geht dann eben zu Kollegen und betrinkt sich dort und kommt dann eben betrunken zurück. Volle Kanne. Volle Kanne, ja. Das kommt, kann man sagen, so im Monat wie oft vor? Also jetzt, wir sind jetzt vor 2 Monaten erst umgezogen und in diesen 2 Monaten ist das alle 2-3 Tage. Ach du je, so oft. Ja. Geht der auch noch einem Beruf nach? Nein, im Moment nicht. Ja. Hängt das damit zusammen? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Was hat er denn vorher gemacht? Er ist eigentlich gelernter Maler und Lackierer. Also er hat aber in der Zeit, seit wir zusammen sind, auch zwar einen 50-Job mal gemacht, aber jetzt also keine geregelte Berufstätigkeit. Was sagt er denn, wenn er dann zur Besinnung wieder kommt, das heißt, wenn er wieder nüchtern ist und sieht dich mit blauem Auge oder mit gebrochener Nase da sitzen? Was sagt er dann? Ja, bei dem ersten Mal, also als das die Platzwunde unter dem Auge war, ja, da hat er sich schon noch entschuldigt. Da hat bei der er sich Nase. Also ich hab auch nicht die Polizei da gerufen. Mhm. Ich hatte auch keine Anzeige gemacht. Mhm. Bisher gar keine Anzeige? Eine Anzeige habe ich gar nicht gemacht. Nie. Aber ich habe schon einige, nein, noch nie. Ich habe aber einige Male auch die Polizei schon gerufen und er war auch 3 Mal schon in der Wohnung verwiesen für 10 Tage. Ja. Du sagst und zuletzt vor 3 Wochen halt. Ah ja. Da war auch wieder was Heftiges vorgefallen. Ja, da hat er mir mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. 2 Mal. Und da hat meine Tochter, die mit am Telefon war, die Polizei gerufen und da ist er eben der Wohnung verwiesen worden. Und da hatte ich eben auch mit einer Beamtin gesprochen, die für Fälle häuslicher Gewalt zuständig sind. Also die Tochter lebt, was heißt, die Tochter war mit am Telefon, war die? Die sind erwachsen, meine Kinder. Achso, die wohnen nicht bei nein, bei euch. Ja. Nein. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, er hat sich nur einmal entschuldigt, beim ersten Mal. Ja, richtig. Hinterher nicht mehr? Nee, also eigentlich versucht er dann immer da komplett drüber wegzugehen. Ja, er ist noch nicht mal sonderlich zerknirscht und relativ emotionslos. Sprichst du mit ihm darüber, dass er Alkoholiker ist? Ja, natürlich, klar. Sagt er ja, ich bin Alkoholiker? Nein, weiß er komplett von sich. Ja. Du bist 45 Jahre alt, du hast erwachsene Kinder. Richtig. Wieso machst du sowas mit? Ja, zum einen, weil ich ihn liebe, was natürlich kein Grund ist, sich so behandeln zu lassen. Das weiß ich, vielleicht ist da auch eine gewisse Co-Abhängigkeit, ich weiß es nicht. Also ich zweifle so ein bisschen an deinem Gefühl der Liebe. Wenn über fast einen Zeitraum von 2-3 Jahren, na 2 Jahre sagen wir mal, so Sachen passieren, der Gegenüber überhaupt nicht einsichtig ist, er sich nicht entschuldigt, er nichts unternimmt, kann man denn so eine Person überhaupt noch lieben? Das ist doch absurd. Da ist schon unheimlich viel verschüttet, na klar. Ja, das glaube ich auch. Co-Abhängigkeit ist natürlich ein interessanter Stichwort, was du sagst. Warum glaubst du das, dass du co-abhängig bist? Also auch abhängig von ihm dann wiederum. Natürlich, weil ich das am Anfang ganz massiv gedeckt habe. Mittlerweile decke ich das nicht mehr so massiv. Also seiner Mutter habe ich das gesagt. Die aber jetzt auch nicht da so sonderlich überrascht reagiert. Und was sagen deine Kinder denn? Die wissen nicht, dass er mich schlägt. Die wissen nicht, dass er dich schlägt? Nein. Ja, ich finde, das ist der nächste Schritt, dass du auf jeden Fall deinen Kindern... Wie ist dein Verhältnis zu deinen Kindern? Zu meiner mittleren Tochter sehr gut. Meine große Tochter, die lebt ein bisschen weiter weg und mein Sohn ist gerade 18. Also. Okay, dann der Tochter, wo du ein sehr gutes Verhältnis mit hast, finde ich, ist es sehr angesagt, sofort mit offenen Karten zu spielen. Auch der Mutter gegenüber. Vielleicht halte ich den Druck dann nicht aus, dass sie ganz einfach sagt, Mama, verlass den, der muss weg. Ja, aber ich glaube... Das sagt sie ja jetzt schon, ne? Ja, ach, das sagt sie jetzt schon, weil die kriegt schon mit, dass da alles schief läuft. Ja, richtig, weil in meiner Ehe, also mein Mann ist 2006 verstorben an Krebs, in meiner Ehe war es eben auch so gewesen. Mhm. Und das haben meine Töchter eben ganz massiv mitbekommen. Ach so, da ist so eine Struktur schon in dir gelegt, dass du immer mit solchen Männern zusammen bist, die vielleicht sogar suchst und dann genau dich immer so verhältst. Aber allein die Tatsache, dass du hier heute anrufst, sagt mir, dass da schon ein Zipfelchen bei dir ist, welches sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will raus. Ja, denn, richtig, denn dir war ja klar, was ich dir sagen würde. Ich sag ja nicht, bleib dabei und halt den Mund. Das sage ich ja nicht. Nee, natürlich. Klar. Weißt du, ich habe mir auch heute Morgen schon die Telefonnummer der Suchtkrankenhilfe eigentlich rausgesucht, weil es, ich merke ja, es geht nicht mehr. Mhm. Also die Bereitschaft von ihm fehlt ja, sich helfen zu lassen. Ja, wenn er nicht mal zugibt, dass er ein Suchtproblem hat, wird er ja auch nicht in eine Klinik gehen oder so etwas. Wenn es ein anständiger Kerl wäre, hätte er beim allerersten Mal, als die Gewaltgeschichte gelaufen ist, hätte der so geschockt sein müssen, nachdem er wieder nüchtern wurde, dass er sofort hätte etwas in die Wege leiten müssen. Das Problem ist dabei nur, dass er in seinen früheren Beziehungen auch ähnlich agiert hat. Ja gut, das rechtfertigt ihn ja nicht. Das heißt, er kennt das so. Ja, also da ist die Hemmschwelle eh schon gering. Und die ist jetzt natürlich im Lauf der Zeit, weil ich bin ja dabei geblieben. Ich habe ja immer wieder gesagt, ja, wir probieren es. Hast du ihm denn schon einmal angedroht, ich gehe? Ja, schon immer wieder. Ja gut, aber in der Art und Weise, von der er weiß, dass das nicht ernst gemeint ist. Ja, ich bin auch schon zu meiner Tochter gegangen. Aber du bist wiedergekommen. Ja, und es kommt bei ihm auch gar nicht an, dass er sagt, also selbst wenn ich ihm das sage, dann hat er so einen Größenwahn und sagt, ja, wenn du dich nicht änderst, verlasse ich dich. Mhm. Also es erreicht ihn gar nicht. Also ich glaube, bei ihm ist da auch wirklich ganz ganz sicher eine Persönlichkeitsstörung, die vorher schon ihn können wir nicht ändern, an ihm können wir nichts drehen. Wer einen dringend Hilfe braucht, bist du. Du brauchst Hilfe. Du brauchst jemanden, der dir auf die richtige Schiene hilft. Das heißt, wenn du schon selbst das Wort Co-Abhängigkeit in den Mund nimmst, ist da hundertprozentig eine ganze Menge dran. Ich finde, ganz klar, ohne jetzt noch mehr wissen zu wollen, du musst da raus. Das Ziel ist, du musst da raus. Und, also ich bin auch, ehrlich gesagt, auch von meinen ganzen anderen Freunden durch ihn sehr isoliert. Also es sind nur noch seine Bekannten, also sein Bekanntenkreis. Aber wie schlimm, wie schlimm. Ja, es ist schon schlimm, auf jeden Fall. Hast du einen Job? Nee, ich möchte jetzt eigentlich ich lebe im Moment auch vom Arbeitslosengeld 2 und ich möchte eigentlich schon jetzt eine Qualifizierung zur technischen Sterilisationsassistentin machen, weil das eben jetzt gerade aktuell angeboten wird. Ja, und, das heißt, das könntest du doch als Gesamtpaket sehen. Raus aus der Beziehung, dich qualifizieren, neues Leben anfangen. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass du es allein nicht schaffst. Ja, kann sein, dass schwierig ist. Ja, das ist die Frage, ob du es dir zutraust. Ja, natürlich, mir Arbeit zu suchen, das ist gar keine Frage. Nee, auch eine eigene Wohnung. Du musst aus der Wohnung raus. Ja, da habe ich eben auch Probleme. Ich habe eben durch meine Ehe vorher Mietschulden. Also ich würde gar keine Wohnung kriegen. Das benutzt er natürlich auch gegen mich. Gut, all diese Probleme sind lösbar. Dann gehst du auch noch zu einer Schuldnerberatungsstelle, legst denen alles hin und fragst um Rat. Weißt du, das darf kein Grund sein, in so einer Hölle weiterleben zu müssen, zu sollen. Das ist mir klar, dass das kompliziert ist, aber das darf kein Hauptgrund sein, da zu bleiben. Das hemmt natürlich meine Aktivität, ne? Das ist klar. Ja, klar, ist klar. Das ist natürlich schwierig. Ja. Also. Und ich habe natürlich im Grunde meines naiven Herzens habe ich natürlich die Hoffnung, dass sich was ändert, dass er sich helfen lässt, weil alleine wird er es nicht schaffen. Nein, vergiss es. So wie du es erst geschildert hast, vergiss es. Das ist genau die falsche Hoffnung, die dich nur kostbare Zeit kostet und dir die Zeit raubt. Vielleicht wäre einfach auch nochmal so interessant für dich, wenn du in eine Selbsthilfegruppe gehen würdest von Angehörigen von Alkoholikern. Ist immer interessant und immer gut, weil du da auch noch neue Einsichten findest und eben mit Leuten zusammen bist, die genau in einer ähnlichen Lage sind. Wir werden dir jetzt mal so ein paar Adressen an die Hand geben. Einmal dieses und dann auch noch bezogen vielleicht auf dich, dass du eine therapeutische Unterstützung bekommst für die Loslösung. Du musst es machen. Du musst es machen. Es ist dein Leben, es ist deine Zeit, du bist 45, verplemper nicht deine Jahre. Ja, klar, die habe ich vorher schon lange verplempert. Ja, ist ein schlimmer Satz. Wenn man das im mittleren Teil des Lebens einsieht, dann muss man aber auch die Notbremse ziehen und all das, was jetzt kommt, versuchen richtig zu machen. Wenn du schon so viel falsch gemacht hast. Ja, klar. So, morgen erzählst du es mal erstmal alles deiner Tochter. Jo. Ja. Ramona, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst nochmal von uns zurückgerufen, von dem Peter, und der versorgt dich mit den entsprechenden Informationen. Alles klar. Danke, Jürgen, ja? Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, ja. Tschüss. Tschüss. Wir reden gar nicht über den Papst heute, ne? Die ganze Medienwelt war voll. Man zappte durch die Kanäle und man sah nur noch Papst, Papst, Papst. Aber vielleicht habt ihr auch einfach keine Lust mehr. Und das wäre dann auch sehr zu respektieren. Luise, 22, guten Morgen. Hallo. Hallo, Luise. Um was geht's bei dir? Hi. Ich habe heute eingeschaltet bei dir, wie sehr häufig. Und dann habe ich mich gefragt, was ist mit dem Hirsch passiert? Ah, sehr, sehr schön. Es ist euch es war uns sicher, es war uns klar, dass euch das auffällt. Dieser Hirsch, der da hinten jetzt steht, steht nur einen Tag hier. Den hat mein Redakteur, der Marc Strucken, aus dem Schrank geholt. Der steht da seit ewigen Zeiten im Schrank und sagte, wir sind heute mal ganz pfiffig und stellen mal den Holzhirsch dahin. Der ist nämlich aus Holz und der weiße Hirsch bleibt mal einen Tag im Schrank. Also nur heute. Ah, okay. Wie? Nur um zu gucken, ob es auffällt oder wie. Ja, wie findest du ihn, diesen Holzhirsch? Er hat sicherlich auch seinen Charme, ja. Aber ich finde den Weißen doch schöner. Ja, finde ich auch. Der strahlt und das ist so ein Signet unserer Sendung. Ja, vor dem Hintergrund auch. Ja, genau. Das geht ein bisschen runter. Ja, genau. Ja. Ja. Das und ich gucke schon sehr lange deine Sendung, beziehungsweise früher, als ich noch im Sektor gewohnt habe, habe ich es immer gehört. Mhm. Und jetzt schalte ich halt den Fernseher ein und deswegen sehe ich dich dann halt auch. Und den Hirsch. Ja. Und weiß genau, der gehört dahin, wenn das Domian-Studio wird. Genau. Und deswegen war ich etwas irritiert. Wahrscheinlich viele andere auch und gut, dass du jetzt ein Sprachrohr warst für die anderen. Ja. Wo wohnst du denn jetzt? Ich wohne jetzt in Berlin. Ah, wie schön. Ja. Was machst du da? Ich studiere, beziehungsweise hab studiert und ziehe nächste Woche wieder zurück nach Hause. Ah, also nach Nordrhein-Westfalen? Ja, genau. Und was hast du studiert? Ich habe Schauspiel gemacht. Ah. Aber das ist für mich nicht ganz so aufgegangen, wie ich geplant hatte. Und deswegen geht es jetzt erstmal wieder zurück. Ist okay, du bist erst 22, da kann man auch Sachen ausprobieren. Manche klappen dann nicht, irgendwann findest du schon den richtigen Weg. Ja, denke ich auch. Und dann kann ich zu Hause nochmal durchatmen und es nochmal von vorne anfangen. Genau, finde ich, also okay, man muss es ausprobieren. Und wenn man dann scheitert, wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Ja, genau. Luise, dann wünsche ich dir eine schöne Ankunft wieder in der Heimat, in der alten Heimat. Vielen Dank. Und vielen du hast Dank. Sehr gut aufgepasst und morgen steht der weiße Hirsch wieder da. Ja, ich bitte doch drum. Obwohl der Jan dann auch schön ist. Also wir wollen ihn ja jetzt nicht schlecht machen. Wir wollen ihn nicht schlecht machen. Liebe Luise, alles Gute. Ja, bis dann. Dir auch. Danke, tschüss. Jo, ciao. Tschüssi. Jetzt hätte ich sie ja mal fragen können, da sie in Berlin wohnt, ob sie irgendwas mitbekommen hat in Berlin. Vom Papstbesuch. Naja. Ramona, 40 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Ramona, weswegen hast du angerufen? Ich rufe an, weil ich eigentlich ein schönes Thema habe. Ja. Und zwar haben wir seit 7 Wochen ein Baby. Ich bin mit einer Frau zusammen und es hat endlich geklappt und wir sind Mama geworden. Ihr seid Mama geworden? Genau. Von einem Jungen oder einem Mädchen? Von einem Jungen. Von einem Jungen. Genau, und der ist 7 Wochen alt. Du bist lesbisch, in einer lesbischen Beziehung? Richtig. Ja. Und wie ist der Junge entstanden? War eine künstliche Befruchtung. Ah. Ganz normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in einer Klinik. Der Weg dahin war zwar nicht gerade einfach und hart. Mhm. Und es hat viel Geld und viel Mühe gekostet und viele Tränen zum Teil. Aber warum? Man darf nicht aufgeben. Warum viel Geld und viel Mühe und viel Tränen? Weil so eine künstliche Befruchtung in einer homosexuellen Beziehung eben nun mal nicht kostenlos ist. Es zahlt also keine Krankenkasse. Man muss alles selber tragen. Was hat's gekostet? Unterm Strich, so 6.000 bis 7.000 Euro, denke ich. So viel? Ja, ich habe irgendwann einmal aufgehört zu zählen, weil ich sag mal, es läppert sich auch von den Kleinigkeiten. Ich sag mal, so die großen Summen sind so die Grundgebühr, die man zahlen muss, von 3.000, dann pro Versuch 300, dann das eine oder andere Medikament, nicht die Welt, aber es läppert sich halt dann so. Dann eine notarielle Verfügung, dass meine Partnerin quasi für das Kind immer zahlen wird und da ist. Mhm. Ja, das sind halt eben so Sachen, dass unterm Strich kommt dann einiges zusammen. Was man gar nicht so weiß, wenn man sich mit der Materie in diesem Fall nicht so beschäftigt hat. Nee, ich glaube auch, wenn man das im Vorfeld weiß, dann macht man das alles nicht. vielleicht. Wie viele Versuche hast du gemacht? Ich habe 8 gehabt. 8 Versuche? Mhm. Genau. Das ist ja auch schon krass. Wird man da nicht irgendwie mürbe, wenn es beim 7. Mal wieder nicht geklappt hat? Ja, also ich denke, das ist bei jeder Frau so, egal ob das jetzt künstlich oder auf normalen Wege passiert. Aber ich denke so, irgendwann denkt man so, wieso klappt das nicht? Liegt es an mir? Macht den Kopf frei. Mhm. Und dann diese ganzen Tipps, die man bekommt, du darfst da nicht drüber nachdenken. Aber es ist halt eben, man sitzt dann da und denkt so, es muss funktionieren. Es kostet ja schließlich auch Geld und solche Sachen natürlich. Hat man ja auch im Kopf. Ja, ja. Und als wir dann das letzte Mal gefahren sind, habe ich gesagt, also das ist definitiv das letzte Mal. Wenn es nicht funktioniert, dann war es das einfach. Dann soll es nicht sein. Und ja, umso größer die Freude dann, als der kleine Mann dann heranwuchs und dann auch zur Welt gekommen ist. Genau. Diese künstliche Befruchtung, ist das unangenehm, wenn man das gemacht bekommt? Was ist, ich sag jetzt mal, es ist halt eben ein ganz normaler ein Arztbesuch. Frauenarztbesuch, man muss halt dann was drehen und das ist eine Sache von 3 Minuten, dann ist das erledigt. Achso, also es ist ein gynäkologischer Vorgang. Richtig, also es ist nichts Dramatisches, es ist halt eben eine Untersuchung. Von wem ist das Sperma? Der kommt aus Dänemark. Der gute, der Sperma aus von einem jungen Studenten. Ja. Wir wissen sonst weiter nichts. Und außer, dass wir ein bisschen mit angehen konnten, wie er aussehen sollte. Also von wegen, also beide dunkelhaarig sind, eben dunkle Haare und nicht blond. Mhm. Aber ansonsten wissen wir halt nichts. Wie wird so etwas organisiert? Vom Arzt her? Ja, wie geht das? Das weiß ich nicht. Also da haben wir auch keine Informationen bekommen. Also der Arzt ist dann der Ansprechpartner dafür? Genau, und der kann sagen, wir holen das jetzt aus Dänemark zum Beispiel. Genau, der hat also gesagt, dass die meisten Spender aus Dänemark sind, dass es also kaum noch deutsche Spender gibt, weil in Deutschland halt das Gesetz eben geändert worden ist. Es ist wohl für Kinder dann relativ einfach, in Anführungsstrichen, hinterher rauszubekommen, wer der Vater ist. Und das möchte natürlich nicht unbedingt jeder Spender, dass hinter irgendwelche Kinder vor der Tür stehen. Mhm. Und ich sag mal, unser Kind könnte, wenn es 18 ist, hingehen und sagen, so, ich möchte gerne wissen, wer mein Vater ist. Dann bekommt es eine Nummer und dann kann es forschen. Es ist zwar nicht so einfach, aber es könnte es herausfinden. Wahrscheinlich will dieser Spender das doch auch gar nicht, ne? Ich gehe davon aus, dass die das nicht wollen. Nee, der hat wahrscheinlich da 50 Euro für gekriegt, für einen Schuss und das war's dann. Das sind Studenten, das wurde also auch gesagt, das sind Studenten, die damit quasi ihr Leben ein bisschen finanzieren und die achten halt eben darauf, also nicht nur auf Gesundheit, sondern auch darauf, dass zum Beispiel alleinstehend sind, damit nicht hinter irgendwelche Frauen kommen, so von wegen, ja, hier hat doch gespendet und das Kind ist doch von meinem Freund und so weiter. Mhm. Also die gucken schon, dass das halt alleinstehende Männer sind. Wie kam denn die Entscheidung, ihr seid ein Paar von 2 Frauen, dass du nun die Mutter wirst, die das Kind austrägt? Weil ich den Kinderwunsch immer schon hatte und der halt, ich glaube, je älter man wird als Frau, irgendwann dann doch sehr intensiv ist. Mhm. Und für meine Freundin war klar, irgendwann mit Ende 20, also dass sie kein Kind möchte, das hat für sie abgeschlossen, das Ganze. Mhm. Und sie hat dem Ganzen halt eben nur zugestimmt, quasi erstmal, sage ich jetzt mal, weil ich den Wunsch eben hatte. Damit ich nicht hinterher sage, oder hinterher dann nicht hinterher heißt, ja, wegen dir habe ich es nicht gemacht. Ja, ja, ja. Du bist 40 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ist deine Freundin auch in dem Alter ungefähr? Genau, die ist 38. Ja. War das für euch egal, ob es ein Junge oder Mädchen wird? Ich sag mal, ich hätte zwar gerne ein Mädchen gehabt, weil wegen Anziehen und Zöpfen und so weiter, aber das ist völlig okay. Also wir sind so froh, dass wir ein gesundes Kind haben, weil das halt eben auch noch mit einer Rolle spielt, je älter man wird, desto Risiken gibt es halt eben auch. Ne? Ja. Und deine Freundin, seid ihr verheiratet? Nein, sind wir nicht. Aber ich denke, wir werden es machen müssen, in Anführungsstrichen. Das ärgert mich so ein bisschen, weil sie ansonsten überhaupt keine Rechte zu diesem Kind hat. Trotz, dass sie halt diese notarielle Verfügung gemacht hat, dass sie zahlt. Ne? Aber wenn mir was jetzt passieren würde, aktuell, denke ich, wird das Kind wird es hier weggenommen, weil es halt eben nur ein Säugling ist. Ach so. Ja, gut, dann muss man das machen. Richtig. Das ärgert mich so ein bisschen. Weil du es eigentlich gar nicht möchtest. Genau. Und kein Freund der Ehe bist. Und ach ja, ich sag mal, wir hätten vielleicht schon irgendwann das gemacht, aber weil ich das will und nicht, weil mir das aufobduiert wird. Das ist halt das, was mich so ein bisschen ärgert. Aber so ist es doch ein überzeugender Grund, das so zu machen. Und das ist auch okay. Dann macht man es halt für den Kleinen. Ja, klar, natürlich. Wir werden es auf jeden Fall tun müssen. Ja. Denkst du manchmal, wenn du ihn ansiehst, an den Vater? Ja, ich gucke dann schon mal so, ob ich irgendwelche Ähnlichkeiten so entdecke, die so meine Familie angeht oder ob es halt eben Ähnlichkeiten gibt, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Mhm. Aber es sind ganz, ganz viele so, es wäre so mein Gesicht und hätte meinen Mund und meine Nase. Das ist dann schon mal schön zu hören, dass er zumindest so in unsere Richtung geht. Mhm. Nur hat ja so, ich sag mal, genetisch deine Freundin mit diesem Kind überhaupt nichts zu tun. Richtig. Ist das für Sie vielleicht doch irgendwie ein kleines Problem? Ich glaube, so während der Schwangerschaft und weil sie es halt eben mir zuliebe gemacht hat, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, da war es schon teilweise schwierig. Aber als der Kurze dann da war, sie war so komplett mit dabei, auch während der Geburt und als der erste Schrei dann von ihm kam, ich glaube, da hat sie dann so richtig ihn ja akzeptiert und ich glaube, so ihre Rolle auch gefunden. Und sie geht völlig daran auf, hätte ich nie gedacht und ich bin so froh, dass es so ist. Nur würden ja, ich sag mal so, der Klischee zu Beobachter eurer Situation würde jetzt denken, ja, die ist jetzt der Vater, sie hat die Vaterrolle und du bist die Mutterrolle. Ist das so eindeutig? Ich sag jetzt mal dafür, dass ich jetzt gleich jetzt zu Hause bin, ich habe halt diese Elternzeit, ist es wahrscheinlich so, aber im Großen und Ganzen ist es nicht so. Also wir gehen beide, sind beides Mamas, wir sagen es auch so und es wird nicht gesagt, das ist der Papa oder das ist die Mama, sondern wir sind beide halt eben Mütter. Ja. Das wäre ja auch albern, ne? Wenn du dem Kleinen sagen willst, das ist der Papa. Nee, also das ist, wir wissen halt noch nicht, wie das wird, wenn er halt mit ihm zu reden. Weil wenn er dann Mama ruft, wer reagiert dann? Ne? Also solche Sachen. Das stimmt. Ja, da muss der Mama kombiniert mit dem Vornamen irgendwie. Genau, ne? Irgendwie so. Wahrscheinlich wird dann irgendwas Lustiges raus, weil er halt dann halt das nicht so aussprechen kann, Ramona. Und dann mal gucken, was passiert. Wir sind ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wie reagiert denn so dein und euer Umfeld und die Familien? Ich sag jetzt mal, der größte Teil, so 98-99%, ist eigentlich sehr positiv. Die haben uns super unterstützt und sind mitgegangen die ganze Zeit und auch während meiner Schwangerschaft, kann ich nicht anders sagen. Es gibt natürlich so ein Prozent, so auch was meine Familie angeht, die da nicht so mit einverstanden ist oder war. Ich habe halt eben meinen einen Kopf, sag ich jetzt mal, und dann haben wir es halt durchgezogen. Ich denke gerade so, während du das erzählst, in was für einer tollen Zeit wir doch mittlerweile leben. So vor 20 Jahren wäre das noch alles entweder gar nicht gegangen oder es wäre ein Riesentabu, ein Riesentheater und alle hätten sich aufgeregt, zwei Frauen, ein Kind oder wenn zwei Männer ein Kind haben. Das normalisiert sich ja doch so wunderbar allmählich immer mehr und das ist doch eine gute Entwicklung. Das ist es auch. Also ich merke ganz oft, ich gebe das dann sofort an, wir waren also jetzt im Kindergarten, haben uns die angeschaut, weil ich halt eben nach einem Jahr wieder arbeiten gehen möchte oder muss auch. Dass wir dann gesagt haben, ja, hier, wir sind zwei Mamas, ist das ein Problem? Und auch katholische Kindergärtner sagen, nee, oder Taufe, sagten sie, ja, nee, es geht ja ums Kind und nicht um sie. Ist doch gut, dann sind wir uns ja einig, weil mir das schon wichtig war, dass das Kind halt getauft wird und solche Geschichten halt. Aber es ist schon, also manche stutzen ein bisschen, weil ich lebe auch einmal auf dem Land, es ist halt eben nicht ganz so normal. Ich denke, so hier im Umkreis sind wir, ja, nicht gerade wir sind so ein bisschen Vorreiter, sag ich auch mal. So viele Frauenbeziehungen gibt es hier nicht, die Kinder haben. Aber das ist ja interessant. Du sagst, du möchtest, dass der Junge getauft wird, katholisch getauft wird. Ja. Und du hast mit deinem Geistlichen darüber gesprochen. Ja. Und der hat nichts dagegen, obwohl ihr zwei Frauen seid. Genau. Das ist ja super. Also ist die Kirche unten schon viel weiter als die Kirche oben? Ich denke mal, also er sagte ja, es geht ums Kind und nicht um mich jetzt in dem Sinne. Naja, ist schon klar, aber man hätte ja auch eine härtere Haltung vielleicht erwarten können, ne? Dass wir generell sagen, die machen wir nicht. Ja, das stimmt. Aber das finde ich dann auch schon sehr respektabel und sehr gut. Ja. Sind ja nicht alle so engstirnig denkend. Wie absolut. Nein, natürlich nicht. Ramona, schön, dass du angerufen hast. Gerne. Viel Glück dem Kleinen. Viel danke. Glück für eurer Beziehung. Und danke für deine gute Sendung. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.48 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Alexandra, die ist 39. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Alexandra. Um was geht's bei dir? Ich habe schon einmal mit dir telefoniert, das ist aber schon länger her. Da ging es um Trennung von meinem Ehemann. Wenn ich mich nicht erinnern kann. Das Stichwort reicht noch nicht aus. Da ging es um die Kinder, die er haben wollte oder haben will immer noch. Mir einige Dinge vorwirft, wie zum Beispiel, dass ich Medikamente einnehmen, wahllos, dass ich tagsüber sediert und im Dämmerzustand wäre, dass ich die Kinder nicht versorgen kann, dass ich sie nicht erziehen kann. Wann haben wir miteinander telefoniert? Im Mai. Im Mai. Ja. Dann fassen wir das nochmal kurz zusammen. Es war so, dass du mir dann den Tipp gegeben hast, ich soll ihn praktisch rausschmeißen. Ist dann auch so passiert am 13. Mai, dass er ausgezogen ist. Allerdings mit einem sehr falschen Spiel, was ich nicht wusste vorher. dass er sich bereits vor unserer Trennung eine Wohnung gesucht hat mit einer neuen Freundin. Ja. Wie viele Kinder, habt ihr? Zwei. Zwei, wie alt sind die? 7,5 und 6. Mhm. Und jetzt ist es halt so schlicht und einfach, mir geht es total schlecht. Weil er hat mittlerweile die Kinder nicht mehr rausgegeben. Was heißt nicht mehr rausgegeben? Ja, er hatte Ferienumgang in den großen Ferien. Hm. Vom 2. August bis eigentlich 23. August. Mhm. Hätte dann die Kinder wieder zurückbringen müssen. Hat er aber nicht mehr gemacht. Er hätte sie zurückbringen müssen, denn das Sorgerecht liegt wo? Wir haben ein gemeinsames Sorgerecht, auch ein gemeinsames Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und er hat beantragt, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf ihn übertragen wird. Das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Also ist die Rechtslage eigentlich doch für dich positiv? Eindeutig. Eigentlich schon. Hast du denn Polizei und Rechtsanwälte und Jugendamt eingeschaltet? Ich habe alle eingeschaltet, aber es hat keiner was gemacht. Also er entzieht dir im Klartext die Kinder jetzt schon seit so vielen Wochen. Richtig. Es war letzte Woche war eine Anhörung bei Gericht, da wo dann das Gericht zum Schluss eben dann gesagt hat, die Kinder sollten eben dann am Wochenende zu mir kommen, weil er auch noch die, wie jetzt zu sagen, die Frechheit sich erlaubt hat, die Kinder dort bei ihm in der Schule anzumelden. Mhm. Also mein Sohn, der ist jetzt in die erste Klasse gekommen. Wohnt er denn weit weg von dir? Ich wohne in München und ja, am Ammersee, also naja, so circa 50, 60 Kilometer. Ja, genau. Er ist aber jeden Tag schön brav in die Arbeit gegangen. Die Kinder waren in der Zeit, wo er sie mir praktisch nicht mehr rausgegeben hat, bei dieser neuen Freundin. Du hast gerade schon am Anfang eine Andeutung gemacht. Wie argumentiert er denn, dass er dir die Kinder nicht geben will? Kindswohlgefährdung. Bitte? Er sagt Kindswohlgefährdung. Kindeswohlgefährdung. Kindeswohlgefährdung. Und er argumentiert so, dass er sagt, wie gesagt, ich könnte die Kinder nicht erziehen, die Kinder würden nichts zum Essen bekommen. Kann er das denn nachweisen? Nee, kann er nicht nachweisen. Er hat den Kindern in Anführungsstrichen jetzt 6 Wochen eine Gehirnwäsche unterzogen, wenn man es so nennen will, beeinflusst ohne Ende. Dass die Kinder schlicht und einfach auch dem Verfahrenspfleger, der eingesetzt wurde, auch die Sachen erzählen, was er haben will. Aber in der Regel sind solche Leute doch sehr erfahrene Psychologen. Nein, das ist der Rechtsanwalt. Ach so. Der Verfahrenspfleger oder Verfahrenspflegerin, die da eingesetzt wurde, das ist eine Rechtsanwältin. Kann man denn dann kein Gutachten beantragen von einem Kinderpsychologen, der das sich mal genau anguckt, ob die Kinder... Könnte man schon. Es ist ein Gutachten vom Jugendamt beantragt worden, ein Erziehungsfähigkeitsgutachten von beiden Elternteilen. Mhm. Da war ich auch dort bei allen Terminen. Und ich muss tatsächlich Medikamente einnehmen, wenn ich jetzt auf diesen Punkt komme. Ich habe nach der Geburt von meinem zweiten Kind Bandscheibenvorfälle gehabt. Na gut, aber da wird ja niemand was gegen sagen, gegen Medikamente gegen Bandscheibenvorfall. Denkst du, Domian? Denkst du? Es ist leider so, dass, wie gesagt, dieses Erziehungsfähigkeitsgutachten, ich musste erstens zum Psychologen, der praktisch den einen Teil des Gutachtens gemacht hat, und ich musste auch zu einem Neurologen oder Psychiater gehen, der praktisch diese medizinische Seite abgecheckt hat. Sozusagen. Musste denn dein Partner, dein ehemaliger Partner das auch? Nur zu dem einem Psychologen, also nicht zu dem Psychiater. Warum nicht? Obwohl er früher auch Alkoholiker war. Ja, eben. Hast du denn das Gefühl, dass du einen guten Rechtsanwalt an deiner Seite hast? Ja. Habe ich. Ich habe zuerst eine andere Rechtsanwältin gehabt, wo ich wirklich überhaupt das Gefühl gehabt habe, also mit der gehe ich wirklich unter. Mhm. Habe dann die Anwältin gewechselt und bin jetzt eigentlich gut aufgehoben. Das Gefühl habe ich schon. Was sagt denn der Anwalt? Was für eine Hoffnung kann er dir machen? Was für eine Aussicht besteht eventuell? Ja, das Problem ist das Gutachten. Das Problem ist der Verfahrenspfleger. Das Jugendamt weist sämtliche Verantwortung von sich. Das ist leider mittlerweile so geworden, habe ich das Gefühl. Durch die ganzen weiß deshalb in den ganzen Sachen, was im Fernsehen kommen, dass wieder Kind gestorben ist, wie auch immer. Und seitdem sind die Jugendämter wirklich tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Also nochmal zu den Medikamenten. Unterstellt man, dass diese Medikamente dich irgendwie nicht richtig zurechnungsfähig machen, dass sie dich zu sehr wegkicken, die Schmerzen? Mein Mann sagt es. Mein Mann sagt, ich würde diese Medikamente wahllos einnehmen. Ich wäre tagsüber sediert und im Dämmerzustand. Aber das muss man doch beweisen können. Ja, mein Arzt, der mir die Medikamente auch verschreibt, der sagt eindeutig, ich bin erziehungsfähig. Ich war es ja auch die letzten 7,5 Jahre. Die letzten 7,5 Jahre hat sich mein Mann nur Wochenende um die Kinder gekümmert, weil ich das so wollte. Aber ich war immer für meine Kinder da, Tag und Nacht. Und er hat alles schön geplant, das muss ich dazu sagen. Ja. Sagst du nochmal, das Alter der Kinder ist 6 Jahre und? 7,5. 7,5 und? Ja, und 6 Jahre, genau. Das ist doch auch für die, erstmal von den ganzen verfahrenstechnischen Fragen abgesehen, für die Kinder ganz schlimm, plötzlich der Mutter entzogen zu werden. Wahnsinn. Das muss doch für die beiden grauenhaft sein. Das ist es auch. Ich hab für dich ja nun auch. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Das ist wirklich ausgesprochen traurig. Und wenn du das so erzählst, und da ist jetzt ein guter Fachmann, ein guter Rechtsanwalt am Werk, und offensichtlich hat dein Mann das so gezielt eingefädelt. Ja, definitiv. Und er hat mich, wie gesagt, im Januar eine Freundin gesucht. Im März hat er den Kindern die neue Freundin vorgestellt. Ich weiß nicht, wenn ich dir den Stichpunkt Geburtstag, wo ich schön brav zu Hause gesessen bin, mein Sohn Geburtstag hatte und der Mann dann Theaterkarten gekauft hat. Und dann wurde dieses Christkind eingesetzt als Geburtstagsfee sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt erinnern kannst. Ja, es geht alles gerade auf im Kopf, ja. Genau, mit dem Christkind und pass mal auf, Alexandra, das ist eine sehr verfahrene Sache, wo ich natürlich keinen klugen Ratschlag habe und ich glaube fast auch mein Psychologe nicht. Aber der kluge Ratschlag könnte hier aus der Kamera, aus dem Mikrofon kommen. Nämlich von meinen Zuschauern und Zuhörern. Du hast jetzt den Fall sehr detailliert geschildert. Ja. Ich bin sicher, dass irgendjemand uns jetzt zuhört, der in solchen Sachen gut bewandert ist und der eine Idee hat, was du machen könntest. Ja. Ich bitte diese Person doch sehr, sehr, sehr innig und schnell sich bei uns zu melden über domian@wdr.de. Ja, natürlich toll. Und dann würden wir schnell den Kontakt zu dir herstellen. Ich glaube, das ist das Effektivste. Ja, weil es sagt immer jeder, ja, hol dir Hilfe oder mach das, aber ich komme mir vor wie allein auf weiter Flur. So schaut es auch aus. Und trotzdem, das Jugendamt weist Verantwortung von sich, sagt, wir müssen das Gutachten abwarten, obwohl sie eigentlich von sich aus sagt, es gibt keine Kindeswohlgefährdung. Aber also, hoffen wir mal, dass jemand zuhört. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Ja. Wirklich, weil ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ja. Ich meine Kinder verliere. Wie ist das denn überhaupt jetzt? Du bist jetzt sehr mit diesen ganzen bürokratischen Sachen beschäftigt. Ja. Aber auf der anderen Seite muss es doch in dir unglaublich schmerzen, dass die Kinder weg sind. Das kannst du dir vorstellen. Ich bin alleine zu Hause und denke die ganze Zeit drüber nach. Er lässt auch nicht zu, dass die Kinder mal anrufen oder so. Nein. Die Kinder dürfen auch nicht mal schreiben. Gar nichts. Das ist komplette Kontaktsperre. Richtig, er entfremdet die Kinder sozusagen und ich sehe auch keinen Grund. Und wie gesagt, sie waren ja letztes Wochenende da und die haben sich komplett verändert. Wenn ich es jetzt so nenne, ich kannte meine Kinder nicht wieder. Bei jeder Kleinigkeit fingen sie zu weinen an. Meine Tochter hat Herpesausschlag gehabt. Wo, das hatte ich jetzt gerade am Anfang nicht richtig verstanden. Wo waren sie genau letztes Wochenende? Bei mir. Bei dir. Die Richterin hat, wie gesagt, letzten Donnerstag war eine Anhörung in dem Verfahren und dann hat eben die Richterin angeordnet, dass die Kinder eben gleich am Wochenende eben von Samstag auf Sonntag zu mir sollen. Ja. Er hat sie dann am Samstag Mittag gebracht und es war wirklich Wahnsinn. Die erste Frage, was die Kinder gestellt haben, war, hast du uns vermisst? Natürlich habe ich sie vermisst. Und kamen dir die Kinder sehr fremd vor? Ja, weil sie sich so verändert haben. Und ich kann jetzt nur ein Beispiel erzählen. Sebastian, das ist der Jüngste. Wir haben dann ein Eis gekauft, weil schönes Wetter war. Er hat sich so ein Eis gekauft, wo man dann rausschieben muss. Und er hat es falsch rausgeschoben. Und dann hat er mir in die Hand gedrückt und dann hat er Tränen in den Augen gehabt. Dann habe ich zu ihm gesagt, Sebastian, warum weinst du denn jetzt? Man sagte so, ja, weil er sonst immer geschimpft bekommt, wenn er was falsch war. Alexander, ich muss leider Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Leg bitte auf, wir melden uns nochmal. Okay. Euch sage ich Tschüss, bis morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehfreie Themen.